Radio Marabu lädt ein zum Nekrolog 2018. Nun ist schon fast das halbe Jahr 2019 um und ihr werdet euch sicherlich fragen, warum erst jetzt? Ja, eine gute Ausrede ist ja immer was wert. Wir haben gleich zwei. Fischer und Göbel haben sich einem Marabu-Flashback Auszeit genommen. Das ist die eine Ausrede. Und die andere ist, seit neuestem demonstrieren wir immer freitags für den Klimaschutz, für eine bessere Umweltpolitik. Also man kann auf jeden Fall sagen, wir schwänzen den Flashback, um für eine bessere Umweltpolitik zu demonstrieren. Wir sind zwar nicht mehr jung, aber wir haben gedacht, wir müssen uns mit den jungen Leuten, die da demonstrieren, solidarisch zeigen. Jetzt zeigen wir uns solidarisch mit den Toten und da geht es los mit Motorhead. Edward Allen Clark, der Gitarrist, der letzte von der Originalbesetzung, ist jetzt im vergangenen Jahr verstorben. Jetzt können die neu aufspielen zum Tanz. Hier ist Motorhead mit Ace of Spades. Können jetzt wieder zusammen spielen. Motorhead im Nekrolog 2018 auf Radio Marabu mit Fischer und Göbel. Und zwar können sie zusammenspielen im Rock'n'Roll Heaven. Und das ist auch der Name eines Ortes in einer Stephen King-Geschichte. Die heißt im Deutschen, verdammt gute Band haben die hier. Und der Inhalt lässt sich schnell erzählen. Ein Ehepaar verfährt sich irgendwo in den USA auf dem flachen Land und landet in eben diesem Ort, Rock'n'Roll Heaven. Und sie stellen sehr schnell fest, dass die Leute dort alle wie tote Rockstars aussehen. Also Buddy Holly, Elvis Presley, Janis Joplin, Jim Morrison und so weiter und so fort. Und am Abend gibt es natürlich auch ein großartiges Rockkonzert mit all diesen Größen. Und der Clou an der Geschichte ist, sie werden nie wieder aus diesem Ort rauskommen. Also alle, die sich in diesen Ort verirren, sind dann im wahrsten Sinne, wie ich in einer Rezension gelesen habe, ein gefesseltes Publikum. Das ist interessant und man kann mittlerweile sagen, der Ort wird Jahr für Jahr größer, dürfte mittlerweile schon eine Großstadt sein. Genau. Einer, der im letzten Jahr auch verstorben ist, einer der Großen von den Temptations, ist Dennis Edwards. Wir hören jetzt Prophet. Where do we search? How do we find it? A woman's hard love. My body needs love. My soul needs love. But how do I find it? We all need love. Gotta have love. A priestess said, tell us a prayer. A lawyer said, is lawfare. Astronomer cried, took the galaxies in time. A poet said, is the duty to find. Speak of God, speak of reason. Speak about death, speak about freedom. Gotta have truth, gotta have wisdom. Give us your word to give to our children. Blame yourself for wrong deeds done. The innocent can be the guilty ones. Freedom disguises itself with chains. Happiness sometimes hides in pain. Children are made and born to you, but they're not slaves that belong to you. God doesn't listen to the words you pray. He hears what your heart has got to say. when Jesus wore. Edwin Hawkins gehört auch zu den Toten des vergangenen Jahres. Die Edwin Hawking Singers waren das mit Oh Happy Day. Zum nächsten toten Prominenten hast du einen besonderen Bezug verschafft. Ja, das stimmt. Ich kenne seine Witwe Cordula und habe eine Veranstaltung anlässlich seines Todes im Oktober in Berlin moderieren dürfen oder müssen, wie man das sagen kann. Holger Biede, kann schon sein. Heute Abend sah, kann schon sein, wen soll man fragen, denn nichts ist einem wie die eigene Haut so nah. Sich selber kennenlernen ist ein weites Feld, und wer hat sein Feld schon gut bestellt? Yeah, yeah, yeah. Holger Biege war das im Publikum damals im Oktober 2018, saß übrigens auch der Wolfgang Martin vom Jugendradio DT64, der hat ein Buch über Holger Biege geschrieben, eine Biografie. Und das letzte Kapitel spielte eben dort im Oktober bei dieser Veranstaltung. Das Buch ist jetzt erschienen, auf der Buchmesse in Leipzig wurde es vorgestellt. Und das ist übrigens dann auch noch eine Ausrede, warum der Nekrolog erst jetzt kommt. Es hätte ja sein können, das Buch wäre nicht vorgestellt worden auf der Leipziger Buchmesse und dann wäre die Sendung jetzt ja noch unvollständig gewesen. Also habt Verständnis dafür. Der Nekrolog 2018, mitten im Jahr 2019 mit Fischer und Göbel. Gute Ausreden sind immer was wert. Wir machen weiter mit den Verstorbenen des vergangenen Jahres. Jürgen Markus gehört dazu. Wir hören ein Lied, zieht hinaus in die Welt. Freunde in den Dörfern und Städten, Freunde hier auf unserem Planeten, fragt ihr euch manchmal, wie soll das noch darauf können wir nicht warten. Niemand schaut dem Schicksal in die Karten. Wir müssen einer dem anderen viel mehr zur Seite stehen. Ein Lied zieht hinaus in die Welt. das Leben. Liebe kann uns Frieden geben, sonst sind wir alle verloren im Meer der Einsamkeit. Ein Lied zieht hinaus in die Welt, von Liebe singt es. Von Liebe, die so viel fehlt und die noch jeder singt. Ein Lied zieht hinaus in die Welt und Hoffnung bringt es. Wer niemals hört, wer versteht, um was es geht. Also das sind wirklich Lieder, bei denen springt Glas, Jürgen Markus. Ja, am besten nicht direkt hier bei uns auf dem Tisch. Da steht nämlich eine Glasflasche. Auch eine Ausrede, die man anführen kann, warum wir den Nekrolog 2018 erst jetzt machen. Ich habe nämlich meinen Wasserkonsum auf Glasflaschen umgestellt aus Umweltgründen. Und vorher hätte ich mit gutem Gewissen auch keinen Flashback machen können. Ja, aber es braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Das ist schon wichtig. Der König des Schlagers ist verstorben im vergangenen Jahr. Der Schnellsprecher Dieter Thomas Heck. Wir erinnern uns. Sein. Diese Geschichte beginnt mit dem Ende von Dave Walton. Er war glücklich mit seiner Frau Olivia, bis zu dem Tag, als er früher als vorgesehen von einer Geschäftsreise nach Hause kam und sie in den Armen seines besten Freundes John Robertson fand. Nach einer heftigen Auseinandersetzung verließ er das Haus. Kurz nach Mitternacht wurde er von Passanten nahe der Tower Bridge aus der Themse gefischt. Er war tot. Seit jener Nacht fand John keine Ruhe mehr. Und immer dann, wenn Big Ben den alten Tag vergessen ließ, war diese Stimme da. Diese Stimme da. Diese Stimme da. Es ist Mitternacht, John. Steh doch auf und komm. Zu der Brücke hin. Zu mir. Denn die Themse ist kalt und zu lang geschoben. Warte ich auf dich, mein Freund. Es ist Mitternacht, John. Du verfluchst mich schon. Ich hab dir doch nichts getan. Du hast mir zerstört, was mir lieb und wert. Du hast nie bezahlt. Denk daran. In jeder Nacht, mein Freund, nahmst du mir die Frau. Du hast ihr erzählt von mir, dass ich andere hätte und nicht glücklich wäre. Sie vertraute dir viel zu sehr. In jener Nacht, mein Freund, als ich dich ertappt, da lag sie bei dir im Arm. Ja, das wolltest du, dir hat Spaß gemacht. Über mich hast du nur gelacht. Es ist Mitternacht schon, steh doch auf und komm. Meine Kinder sind bei dir. Und sie weinen oft, weil du grausam bist. Wer gibt dir das Recht, denn dafür? Es ist Mitternacht schon, meine Frau ist krank. Und nur du bist schuld daran. Ich hab sie geliebt, viel zu sehr geliebt, dass ich nun nicht mehr zusehen kann. Es ist Mitternacht schon, du verfluchst mich schon. Ich hab dir doch nichts getan. Du hast mir zerstört, was mir lieb und wert. Du hast nie bezahlt. Denk daran. Es ist Mitternacht schon. Steh doch auf und komm. Zu der Brücke hin. Zu mir. Denn die Themse ist kalt. Und so lange schon warte ich auf dich, mein Freund. Man fand den Wagen von John Robertson nahe der Tower Bridge. Von ihm selbst fehlte jede Spur. Haben die Leute oft gesagt, Junge, kämm dir mal die Haare und all die wilden Jahre hab ich das auch hin und wieder mal gemacht. Doch schon damals hab ich so gespürt, was mich erstickt und ich für'n Fuffi interessiert. Und wenn ich will, mir die ganze Welt gehört. Ich wollt mit den Zigeunern spielen, mit den Wolken ziehen. Ich wollte einfach weg, ich wollte einfach sein. Ich wollt mit den Matrosen saufen, mich mit den Jungs raufen. Ein angeschossener Pudel durch den Ring. Und der Rest war mir so egal. Scheißegal. Vielleicht im nächsten Leben, ey, vielleicht ein anderes Mal. So egal. Scheißegal. 20 Tacken gar nichts ist mein bestes Kapital. Ganz fluffig und das Ende so brutal. So egal, scheißegal. 20 Tacken gar nichts ist mein bestes Kapital. Scheißegal, scheißegal. Vielleicht im nächsten Leben, vielleicht ein anderes Mal. So egal, scheißegal. Bisschen näher zu mir, ich bin so oft verbrannt, aber immer noch hier. Ich brauch ein kleines Versteck, mein eigenes Revier. Fühlt sich gerade an, als wär's nicht weit von hier. Und da ist es uns egal, so egal. Vielleicht im nächsten Leben, hey, vielleicht ein anderes Mal. So egal, scheißegal. 20 Tacken gar nichts ist mein letztes Kapital. Wackelpudding rückwärts ist mein Lieblingsritual. Wir machen das so und der Rest, der kann uns mal. Drei tiefe Stimmen auf Radio Marabu, sonor gut klingend, so muss es sein. Und tot sind sie. Dieter Thomas Heck, Rolf Zacher, gerade gehört mit Scheißegal, und jetzt kommt der Schauspieler Horst Schulze. Beim ersten Blick erscheinst du kühl, wohl dem, der es besser weiß. Denn Hand aufs Herz, du hast Gefühl, du bist ja nicht aus Eis. Und meint gar einer, du seist grob, dem widerspreche ich. Sagst du, mein kleiner Bürstenkopf, heißt das, ich liebe dich. Ich komme immer wieder zu dir nach Berlin, wenn die Linden und der Flieder und auch wenn die Eisblumen blühen. Ein Mauerblümchen bist du nicht und auch kein Breitwandstar. Du hältst, was dein Make-up verspricht, das find ich wunderbar. Ob Sonnen- oder Mondenschein, dein Charme verlässt dich nie. Bei Tag kannst du wie Prosa sein, doch nachts wie Poesie. Ich komme immer wieder zu dir. nach Berlin, wenn die Linden und der Flieder und auch die Eisblumen blühen. Dein Mund ist meistens vorneweg und nicht nur, wenn du küsst. Dein Herz sitzt auf dem rechten Fleck, drum bist du Optimist. Du bleibst für mich auf jeden Fall die ideale Frau. Und flieg ich mal ins Weltenall, du weißt doch ganz genau. Ich komme immer wieder zu dir nach Berlin, wenn die Linden und der Flieder und auch wenn die Eisblumen blühen. Wenn die Eisblumen blühen. Fast 100 geworden, Horst Schulze, Berlin. Musik auf Radio Marabu im Flashback im Nekrolog 2018 mit Fischer und Göbel. Wir kommen jetzt zu einem französischen Künstler und das führt uns zu einer weiteren Ausrede. Genau, warum hört ihr den Marabu Flashback mit den Toten des vergangenen Jahres erst jetzt? Unter anderem auch deshalb, weil ich, um wieder mehr an das französische Liedgut herangeführt zu werden, erstmal das SAS-Konzert, das es hier in Frankfurt gab, abwarten musste. Hier kommt einer ihrer ganz großen Vorgänger, Charles Aznavour. C'est le nom toujours gravé dans mon cœur et dans mes pensées, que rien au monde ne peut jamais effacer. Elle, c'est l'ange providentiel qui un jour m'est tombé du ciel pour donner à ma vie blessée le goût des rêves oubliés. Elle, c'est la source qui jaillit au cœur de mes printemps ternis, la fleur sauvage qui est le sel de ma vie. Elle, c'est mon unique horizon, ma seule chance et ma raison de vivre et crier ma passion sur tous les tons. Elle, à qui les ombres de la nuit font peur, qui quand l'orage donne sa fureur, vient se blottir tremblante sur mon cœur. Elle, si fragile et si forte à la fois, qui sans effort m'a soumise à sa loi, et sans compter m'a fait le don de soi. Elle hante mes nuits et mes jours avec humour, avec amour, d'un bonheur fait de joie, rien que pour elle et moi. Moi, dont elle comble à tout jamais, par son charme et par ses attraits, bien qu'au fond, j'en doutais parfois, un monde merveilleux pour moi. Mes nuits et mes jours avec humour, avec amour, d'un bonheur fait de joie, rien que pour elle et moi. Moi, dont elle comble à tout jamais, par son charme et par ses attraits, bien qu'au fond j'en doutais parfois, un monde merveilleux pour elle et moi. Charles Aznavour, obwohl auch fast 100, wurde doch aus dem Leben gerissen. Er hatte nämlich auch Konzerte geplant und ein Bekannter von mir hatte tatsächlich Karten für Ende des Jahres. Hat aber nicht mehr geklappt mit dem. Nicht mehr ganz. Jetzt im Chanson-Himmel. Die nächste Sängerin ist France Gall, ebenfalls im letzten Jahr verstorben. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. France Gall war das im Nekrolog 2018. Und es gibt eine weitere Ausrede. Es geht um Clowns. Ich habe ja von dir, Göbel, wir hatten ja vorhin Stephen King bereits erwähnt, das Buch mit S. Und ich arbeite mich jetzt ganz, ganz langsam an das Buch heran. Es ist ja nicht das Kürzeste, es ist ja keine Kurzgeschichte, im Gegensatz zu dem, was du erwähnt hast. Und das braucht etwas Zeit und darum hat das jetzt auch mit dem Nekrolog ein wenig gedauert. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Papa, der ein großer Clown war, von Lys Asia, auch im vergangenen Jahr verstorben. Oh, ich könnte Ihnen so viel erzählen von meinem Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, hoppel, hoppel, hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand. Ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er lachte und machte ganz sachte und rief ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er ritt auf die Seil und rief mir zu, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Das konnte er machen 12 Mal in mir. Er lachte dazu und fürchte sich nie. Ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große Künstler. Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschauen. Oh, mein Papa war eine schöne Mann. Ei, wie er lacht, sein Mund, sie sein so breit und rot. Und seine Augen wie Diamanten strahlen. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine schöne Mann. Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschauen. Übrigens, um nochmal auf Stephen King zurückzukommen, da ist ja vor anderthalb Jahren der erste Teil seines Romans S in die Kinos gekommen, Neuverfilmung. Wir hätten natürlich mit dem Nekrolog auch warten können, bis der zweite Teil in die Kinos kommt, aber so lange wollten wir dann auch nicht warten. Hätte es vielleicht dies Jahr nicht mehr geklappt. So machen wir weiter, bevor wir uns verplaudern mit Esther und Abi Ofrahim. Watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice from cold nights in the morning. 'Tis the morning of my shifting sand in a world that no one understands in the morning. 'Tis the morning of my life. 'Tis the morning of my life. Ofrahim Ofarim, ich hatte es mir falsch aufgeschrieben, Abi Ofarim ist im vergangenen Jahr verstorben. Wir sind im Nekrolog 2018. Zwei junge Künstler sind gestorben. Und zwar der Sänger von Seed, Demba Nabe und Avicii. Dann, wenn ihr bereit seid, see the monks, ride again, with the way tongue, wine again, everybody, sleep again. You better run or sing again. I see the monks ride again. Wiggle with tongue, whine again. Everybody go hype again. Yo, come and sing again. This star strums guitar, these drummers beat the summers that scratch when I match this mix when the chicks keys play to please these horns flow stones from our dust to dawn. Sound of recorded days, sound of a night we face, that's what we wanna play. Sound monks three, street days I'm on a street, we'll never be gone. We go and we set it free, you know where we come from. See the monks ride again, wiggle with tongue, whine again. Oh, everybody go hype again, you better run or sing again. Thank you. Musik, die bei mir einen Abschaltreflex auslöst, Avicii. Aber nun auch tot und im Nekrolog. Natürlich kann man nicht an alle denken, aber wir haben noch an ein paar weitere Künstler gedacht, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Und die Meister des Filmes werden jetzt von Göbel besprochen. Ja, tote, im vergangenen Jahr gestorbene Leute, die im weitesten Sinne alle mit dem Film zu tun haben. Da war zum Beispiel darunter Robbie Müller. Den werden jetzt nicht viele namentlich kennen, aber er hat die Kamera geführt. Er war der Kameramann von Lars von Trier Film Dancer in the Dark. Claude Lanzmann, ein großer des Dokumentarfilms, ist verstorben. Er hat Shoah gedreht. Bernardo Bertolucci, der einen meiner persönlichen Lieblingsfilme gedreht hat, nämlich 1900. Miloš Forman ist unter ihnen. Einer flog über das Kuckucksnest, ist damals im Kino gelaufen, hat mich schwer beeindruckt. Rolf Hoppe, der große DDR-Schauspieler, ist gestorben, ebenso wie Burt Reynolds, der Amerikaner. Und Morten Grunwald, den werden die Fans der Olsenbande besonders mögen und lieben. Er hat nämlich den Benny in dem Trio verkörpert und er war der letzte Überlebende von den Schauspielern der Olsenbande. Und last not least die DDR-Regisseure Günter Starnke und Hartmut Krätzig. Ich habe noch an die Politik zu gedenken. Winnie Mandela ist im vergangenen Jahr verstorben als Fahrer eines amerikanischen Autos, eines Dodge seit kurzem. George W. Bush, nicht der, George Bush Senior, ist gestorben und John McCain auch. Dann haben wir unsere Kollegin Stefanie Tücking zu verabschieden, Formel 1 Moderatorin, lange beim Südwestfunk, und auch Daniel Kübelböck. Ebenfalls verstorben ist die Frontfrau von den Cranberries und von denen spielen wir jetzt Dreams. Und nochmal müssen wir erklären, warum es mit diesem Flashback so lange gedauert hat. Wir sind ja pietätvoll und wollen die Sängerin der Cranberries auf jeden Fall erwähnen, aber wir sind noch nicht ganz sicher, wie die ausgesprochen wird. Entweder Dolores O'Riordan oder Dolores O'Riordan. Hat uns auch der Laufenberg, der übrigens noch lebt, nicht besonders weitergeholfen, weil da steht es ja nur drin. Until You Come Back to Me, im vergangenen Jahr verstorben, Aretha Franklin. I wanna tell you, baby, changes I've been going. bald ist er zu Ende, der Nekrolog 2018. Wir haben ja am Anfang Stephen King besprochen, die Kurzgeschichte mit der Stadt Rock'n'Roll Heaven. Sind da eigentlich nur Rocker oder auch Popper drin? Ja, das weiß man nicht so genau. Wir beide waren ja zum Glück auch noch nie dort. Dann würden wir ja auch nie wieder rauskommen aus der Stadt, wie wir aus der Geschichte wissen. Ich vermute mal, wenn die Stadt wächst und wächst, es sterben ja jedes Jahr Pop- und Rockstars, es wird unvermeidlich dazu führen, dass da auch Popgrößen für immer dort sind. Also, wenn Michael Jackson dort ein Apartment bewohnt, dann wird er jetzt wahrscheinlich versuchen zu fliehen, weil der Vater zieht ein. Joe Jackson, und damit beenden wir den Nekrolog 2018. Fischer und Göbel lassen die Toten leben. Bis zum nächsten Mal.